Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser mit folgenden Themen. Nordring-Kreisel wird saniert, erneute Rekordzahlen bei Reisemobilstellplatz und HSG verliert gegen Braunschweig. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ich bin Philipp Kessler. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Kreisstraßen des Landkreises Nienburg statt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im großen Sitzungszimmer des Kreishauses am Schlossplatz. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Fortschreibung des Radwegekonzeptes an den Landstraßen in Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Im vergangenen Jahr konnte der Reisemobilstellplatz in Nienburg erneut Rekordzahlen verbuchen. Während 2014 bereits eine deutliche Zunahme von Touristen vermeldet wurde, freut sich Mittelweser Touristik-Geschäftsführer Martin Fahrland erneut über Rekordergebnisse. 2014 hatten wir 5065 Reisemobile auf dem Nienburger Stellplatz an der Eulerstraße und in 2015 waren es 99 Reisemobile mehr, und zwar 5164 Reisemobile. Und demnach flossen seit Inbetriebnahme des Reisemobilstellplatzes rund 5 Millionen Euro durch die Reisemobilisten nach Nienburg, und das sind rund 45.000 Reisemobile seit der Eröffnung im Juli 2005. Der Nordring-Kreisel im Nienburger Stadtteil Nordertor muss saniert werden. Die geplanten Maßnahmen sollen im März stattfinden. Während der Sanierung sei eine Verkehrsregelung mittels Ampelführung geplant. Der Nordring-Kreisel wurde erst im November 2014 fertiggestellt. Und wir kommen zum Sport. Die HSG Nienburg hat im 18. Saisonspiel gegen Braunschweig mit 25:35 verloren. Gegen den aktuellen Spitzenreiter konnten die Nienburger Handballer in der ersten Halbzeit noch Gutes entgegensetzen. Die zweite Hälfte ging klar an den aufstiegswilligen MTV. Bester Nienburger war Steve Kehlke mit 9 Treffern. Trotz der 9 Treffer haben wir deutlich verloren gegen eine starke Mannschaft mit einer starken Offensive und noch einer stärkeren Defensive. In meinen Augen die beste Mannschaft der Liga. Aber trotzdem in der Höhe, finde ich, zu deutlich verloren. Hätten vielleicht noch mal das eine oder andere Mal ein bisschen besser verteidigen können gegen so Schützen wie Seekamp. Aber da fehlen uns momentan auch die Möglichkeiten, personell und auch im Training, um das zu üben, ne? Die HSG bleibt nach der Niederlage Tabellensechster. Braunschweig holt den 16. Sieg und ist nach wie vor Tabellenführer in der Oberliga. Soweit die aktuellen Themen aus Nienburg und dem Landkreis.